wir wollen uns hinsetzen. Ich will dir was vorsingen." Einäuglein setzte sich hin und war von dem ungewohnten Weg und von der Sonnenhitze müde. Und Zweiäuglein sang immer: "Einäuglein, wachst du? Einäuglein, schläfst du?" Da tat Einäuglein das eine Auge zu und schlief ein. Und als Zweiäuglein sah, dass Einäuglein schlief und nichts verraten konnte, sprach es: "Zicklein meck, Tischlein deck." Und setzte sich an sein Tischlein und aß und trank, bis es satt war. Dann rief es wieder: "Zicklein meck, Tischlein weg." Und alles war augenblicklich verschwunden. Zweiäuglein weckte nun Einäuglein und sprach: "Einäuglein, du willst hüten und schläfst dabei ein. Derweil hätte die Ziege in alle Welt laufen können. Komm, wir wollen nach Haus gehen." Da gingen sie nach Haus und Zweiäuglein ließ wieder sein Schüsselchen unangerührt stehen. Und Einäuglein konnte der Mutter nicht verraten, warum es nicht essen wollte, und sagte zu seiner Entschuldigung: "Ich war draußen eingeschlafen." Am anderen Tag sprach die Mutter zu Dreiäuglein: "Diesmal sollst du mitgehen und Acht haben, ob Zweiäuglein draußen ist und ob ihm jemand Essen und Trinken bringt. Denn Essen und Trinken muss es heimlich." Da trat Dreiäuglein zum Zweiäuglein und sprach: "Ich will mitgehen und sehen, ob auch die Ziege recht behütet und ins Futter getrieben wird." Aber Zweiäuglein merkte, was Dreiäuglein im Sinne hatte, und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach: "Wir wollen uns dahinsetzen, Dreiäuglein, ich will dir was vorsingen." Dreiäuglein setzte sich und war müde von dem Weg und der Sonnenhitze. Und Zweiäuglein hub wieder das vorige Liedlein an und sang: "Dreiäuglein, wachst du?" Aber statt es nun singen musste: "Dreiäuglein, schläfst du?" sang es aus Unbedachtsamkeit: "Zweiäuglein, schläfst du?" und sang immer: "Dreiäuglein, wachst du? Zweiäuglein, schläfst du?" Da fielen dem Dreiäuglein seine zwei Augen zu und schliefen, aber das dritte, weil es von dem Sprüchlein nicht angeredet war, schlief nicht ein. Zwar tat es Dreiäuglein zu, aber nur aus List, gleich als schliefe es auch damit. Doch blinzelte es und konnte alles gar wohl sehen. Und als Zweiäuglein meinte, Dreiäuglein schliefe fest, sagte es sein Sprüchlein: "Zicklein meck, Tischlein deck." Aß und trank nach Herzenslust und hieß dann das Tischlein wieder fortgehen: "Zicklein meck, Tischlein weg." Und Dreiäuglein hatte alles mit angesehen. Da kam Zweiäuglein zu ihm, weckte es und sprach: "Ei, Dreiäuglein, du bist eingeschlafen. Du kannst gut hüten. Komm, wir wollen heimgehen." Und als sie nach Haus kamen, aß Zweiäuglein wieder nicht, und Dreiäuglein sprach zu Mutter: "Ich weiß nun, warum das hochmütige Ding nicht isst, wenn sie draußen zur Ziege spricht. Zicklein meck, Tischlein deck. So steht ein Tischlein vor ihr, das ist mit dem besten Essen besetzt, viel besser, als wir's hier haben. Und wenn sie satt ist, so spricht sie: Zicklein meck, Tischlein weg. Und alles ist wieder verschwunden. Ich habe alles genau mit angesehen. Zwei Augen hatte sie mir mit einem Sprüchlein eingeschläfert, aber das eine auf der Stirne, das war zum Glück wach geblieben." Da rief die neidische Mutter: "Willst du's besser haben als wir? Die Lust soll dir vergehen." Sie holte ein Schlachtmesser und stieß es der Ziege ins Herz, dass sie tot hinfiel. Als Zweiäuglein das sah, ging es voll Trauer hinaus, setzte sich auf den Feldrain und weinte seine bitteren Tränen. Da stand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und sprach: "Zweiäuglein, was weinst du?" "Soll ich nicht weinen?" antwortete es. "Die Ziege, die mir jeden Tag, wenn ich euer Sprüchlein hersagte, den Tisch so schön deckte, ist von meiner Mutter totgestochen. Nun muss ich wieder Hunger und Kummer leiden." Die weise Frau sprach: "Zweiäuglein, ich will dir einen guten Rat erteilen. Bitte deine Schwestern, dass sie dir das Eingeweide von der geschlachteten Ziege geben, und vergrab es vor der Haustür in die Erde. So wird's dein Glück sein." Da verschwand sie, und Zweiäuglein ging heim und sprach zu den Schwestern: "Liebe Schwestern, gebt mir doch etwas von meiner Ziege. Ich verlange nichts Gutes.